Die politische Abteilung des Vertagungskomitees der TVJK veröffentlichte am 25. Juni einen ausführlichen Bericht. Darin enthüllte sie den dunklen Charakter der räuberischen USA, die das Koreanische Westmeer ins gefährlichste Wassergebiet auf diesem Planeten verwandelten, und das Verbrechen der bösen Kriegsfanatiker der südkoreanischen Armee, die aus dem gemeinsamen Meer der Nation ein Meer der Konfrontation und des Zusammenstoßes machten. Weiter wurde im Bericht hervorgehoben, wenn die Invasoren trotz der Warnung der TVJK weiterhin unvernünftig handeln, werden ihnen unbarmherzige Rache und Bestrafung zuteil.